Eine Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Jeju Shimbun nach hielt die Bio-Aktion der Stadt Pyeongtaek gegen Saat und für die Verbannung der Milzbrandbakterien. Am 20. März vor dem Stützpunkt der US-Luftwaffe in Osan eine Pressekonferenz ab und erklärte, dass sie die Aktion für die Überwachung der Einfuhr von Saat-Ausrüstungen und der Milzbrandbakterien-Experimente unternehmen wird. Von diesem Tag an beobachten die Mitglieder dieser Organisation die Umwelt der US-Militärbasen in Südkorea und veröffentlichen die Ergebnisse darüber.